Ja, ich begrüße ganz herzlich Nadja Rakowitz, die heute Abend hier ist und uns einen Input für die Diskussion liefern wird zum Thema Kritik der einfachen Warenproduktion, Kritik der Vorstellung eines freien, gleichen und gerechten Tausches, zuweilen ohne Geld, manchmal auch in der Vorstellung ohne Kredit oder Kapital, inwiefern diese Vorstellungen schon von Marx selbst kritisiert wurden und inwiefern Marx tauglich ist, auch heute noch Konzepte, die politisch in Anschlag gebracht werden und auf der Idee einer einfachen Warenproduktion basieren, wie man die heute analytisch auseinandernehmen kann, kritisieren kann und warum das nicht einfach nur ein theoretisches Interesse ist, sondern auch politische Relevanz haben kann. Nadja, habe ich vorhin gefragt, wie ich sie vorstellen soll, hat sie gesagt, ach, ich bin mal dies und mal jenes. Nadja ist von Hause aus Politologin, manchmal aber auch Medizinsoziologin. Ist in der Redaktion der Zeitschrift Express. Dürfen sich Interessierte ein Exemplar mitnehmen? Das lasse ich auch mal rumgeben. Und arbeitet sonst auch im Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, hat viel auch publiziert zu der Frage, was im Gesundheitswesen gerade so los ist, und ist ansonsten ausgewiesene Marx-Kennerin. Und wir haben über die Marx-Herbstschule und andere Zusammenhänge öfter schon mit Nadja zusammen Seminare und Podien angeboten. Wir freuen uns, dass du heute hier bist. Für den Ablauf des Abends ist es so gedacht, dass Nadja erstmal einen Input geben wird, der wird so eine knappe halbe Stunde dauern. Ihr seid eingeladen, wenn in dem Input irgendwas unklar ist, einfach durch ein Zeichen euch zu regen mit der Hand oder wie auch immer und Nachfragen einfach direkt zu stellen. Und anschließend wollen wir dann auf Rückfragen, Vertiefung, Diskussionsbedarf von eurer Seite, Nachfragen eingehen und werden hier ja so gegen 9:30 den Abend beschließen. Ja, Nadja, okay. Ich übergebe dir das Wort. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich dachte mir, dass ich anfange erstmal damit kurz zu überlegen, was ist für Marx überhaupt Kritik? Er hat von Anfang an eigentlich immer sich kritisch mit Gegenständen auseinandergesetzt. Das war aber in seiner Dissertation zum Beispiel die Philosophie von Epikur und Demokrit. Es war später viel die hegelische Philosophie. Und er kam irgendwann zu dem Schluss, relativ früh, dass Rechtsverhältnisse und Staatsverhältnisse nicht aus sich selbst zu begreifen sind und auch nicht aus der allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, das sind immer so Invektiven gegen Hegel, sondern in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, also in dem, was Hegel schon die bürgerliche Gesellschaft genannt hatte, und deren Anatomie ist die politische Ökonomie. Soweit hat er das mal in einem Vorwort geschrieben von einem der vielen Versuche, eine Kritik der politischen Ökonomie zu machen. Was war Kritik? Ich denke immer, dass es mindestens vier Ebenen gibt, die man da im Kopf haben muss, wenn man über die Kritik der politischen Ökonomie redet. Das ist als erstes natürlich, selbstverständlich, eine Kritik des zeitgenössischen Kapitalismus, wie er ihn in England gesehen hat, mit der Vorgeschichte der ursprünglichen Akkumulation, mit der großen Industrie, mit einem Heer von Arbeitern, die unter unsäglichen Bedingungen arbeiten und leben mussten, mit entsprechendem Elend, auch mit entsprechender Umweltzerstörung. Das kommt im Band 2 des Kapital nochmal deutlich heraus, wo er zeigt, was kapitalistische Produktionsweise auch für Umweltzerstörungen hervorbringt. Mit aber auch Auseinandersetzungen mit der Arbeiterklasse, mit einer politisch organisierten Arbeiterklasse schon. Und auch eine Erfahrung von Krise, und zwar eine ziemlich massive Krise, die in Band 3 des Kapital beschrieben ist. Und zum Teil hat man den Eindruck, er beschreibt da das, was wir jetzt gerade erleben. Das war eine große Spekulationsblase, wo spekulative Geschäfte gemacht worden sind oder gewettet worden ist auf Gewinne aus Geschäften, die erst noch gemacht werden sollten in Indien und China und so weiter. Ich warte gerade mal einen Moment. Thank you. Also das ist immer eine zentrale Ebene, Kritik des Kapitalismus mit seinen Ungerechtigkeiten und mit seiner Repression und Herrschaftlichkeit. Aber als Wissenschaftler stellt sich natürlich immer sofort die Frage, wie habe ich diesen Gegenstand, den ich kritisiere? Ja, das würde die zweite Ebene der Kritik ausmachen, nämlich er hat ihn zunächst einmal in Gestalt der politischen Ökonomie der zeitgenössisch oder der die er kannte, das ist, ich würde da John Locke auch dazu zählen, John Locke, Adam Smith, David Ricardo vor allem zentral und auch schon die Vulgärökonomie, also schon die, die noch unkritischere Variante von Ökonomie, als man sie bei Smith und Ricardo findet. Zentral für die ist Arbeitswertlehre, der Wert wird über Arbeit versucht zu begründen. Zugleich gehen aber Ricardo und Smith immer auch schon von Preisen aus, bringen diese Ebenen permanent durcheinander, haben plötzlich Durchschnittsprofitraten, wie man sie eben auf der Empirieebene des Kapitalismus hat. Und es ist eigentlich auch ein Sammelsurium von Widersprüchen, die sie zum Teil diskutieren, zum Teil nicht mal merken, Smith, Ricardo. Das ist ein Ausgangspunkt. Wichtig daran ist der Zweck oder die Fragestellung dieser Wissenschaft. Die machen ihre Wissenschaft ja zu dem Zweck, den Kapitalismus zu einem krisenfreien System, hätte man damals vielleicht noch nicht gesagt, aber zu einem krisenfreien Ökonomie zu machen. Also der Zweck der Wissenschaft ist, kapitalistische Zusammenhänge zu begreifen, um, wenn irgend möglich, dazu zu kommen, sie krisenfrei bis in alle Ewigkeit funktionieren zu lassen. Das ist der Zweck, die Aufrechterhaltung dieser Gesellschaftsordnung, die von der politischen Ökonomie auch, wenn ihr da mal reingelesen habt in solche Texte, sozusagen naturalisiert wird und unhistorisch für einfach die menschliche Lebensweise gehalten wird. Ja, also sie politische Ökonomie und heutzutage die bürgerliche Wissenschaft schon gar, kann sich ja nichts anderes vorstellen als bürgerliche Gesellschaft bis in die Steinzeit zurück. Bei Samuelson findet man das auch schon bei den Affen. In der Süddeutschen Zeitung wird das auch immer diskutiert, dass schon die Affen gewisse Austauschmechanismen kennen und wer mehr den Buckel krault, kriegt später bessere Nachkommen oder irgendwie sowas. Also auch da schon der Äquivalententausch. Man versucht das zu naturalisieren. Das ist die zweite Ebene der Kritik, was der Marx auseinandernehmen wird. Wenn man das nicht unkritisch machen will, braucht man ein gewisses methodisches Handwerk. Und das wäre die dritte Ebene, die kritische Philosophie, wie er sie von Kant aufwärts zu Hegel und Feuerbach kennt. Und mit diesen Philosophen, also mit Kant angefangen, gibt natürlich so ein paar Vorläufer, steht das Begründungsproblem von Wissenschaft meines Erachtens zentral, also im Zentrum dessen, womit man sich beschäftigt. Nur die Wissenschaft gilt vor dem Gerichtshof der Vernunft bei Kant, die begründet ist. Also es ist der Versuch oder der Anspruch einer Abwehr von jeglichem Dogmatismus. Aber nicht nur das, es ist bei Hegel dann speziell auch die Reflexion auf die Form. Ja, ihr habt ja alle die Wertformanalyse gelesen, da reklamiert der Marx ja für sich, das ist das, was die bürgerliche Wissenschaft überhaupt nicht macht, sondern das ist was Spezifisches, was ich diskutiere, in welcher Form erscheint denn dieser Wert? Ja, die Ökonomen nehmen den Wert immer nur auf als Preis, ja, ohne diese spezifische Form sich anzugucken, an der ja so viel hängt, wie man aus der Wertformanalyse weiß, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Auch dass da solche Worte, so kleine Worte auftauchen, immer wie jetzt oder hier, ist euch vielleicht aufgefallen. Das sind immer Verweise von dem Marx darauf, jetzt auf dieser Ebene der Darstellung, nachdem wir uns das und das angeschaut haben, jetzt erscheint uns der Gegenstand so, vorher erschien er uns anders. Ja? Verweis auf zum Beispiel die Hegelsche Phänomenologie. Es ist ein Verfahren von dem Hegel, seine Wissenschaft so zu betreiben, dass er immer fragt, wie erscheint uns dieser Gegenstand unmittelbar? Dann wird er darauf reflektiert und man merkt, der ist gar nicht unmittelbar. Es sind menschliche, subjektive Leistungen, die zur Erkenntnis dieses Gegenstands dazugehören und dann erscheint er wieder anders. Das ist was sich bei dem Marx auch durchzieht. Deshalb ist sowas wie Darstellungslogik hier so wichtig, meines Erachtens, dass er eine ganz genaue Überlegung hat, womit fange ich an? Wie erscheint dann am Anfang Reichtum in Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise als ungeheure Warensammlung? Ja? Wie wird das auseinandergenommen und wie geht die Darstellung weiter? Also der Anspruch ist, und ich meine, das kommt aus dem, was er von Kant, Hegel und Feuerbach auch gelernt hat, dass die Darstellung aufeinander aufbaut und jeder Argumentationsschritt begründungslogisch aus dem vorherigen folgen muss. Wenn das nicht der Fall ist, hätte er ein argumentatives Problem, weil dann würde der nächste Schritt quasi gesetzt werden und das würde ein dogmatisches Verfahren bedeuten. Also das ist meines Erachtens der Anspruch. Der Anspruch ist, eine begründete Kapitalismuskritik zu liefern, nicht eine, die auf dem Standpunkt der Arbeiterklasse das Ganze betrachtet oder vom Feldherrenhügel des elitären Wissenschaftlers, der sich besser auskennt als andere, sondern es ist der Anspruch, wenn man das vernünftig sich anguckt, ja, wenn man vernünftigerweise kapitalistische Verhältnisse begreifen will, dann muss man zu diesen Konsequenzen kommen. Das ist der Anspruch. Ich komme nochmal drauf, wenn ich über die politischen Implikationen rede. Ich meine, da steckt was zutiefst Basisdemokratisches drin. Da ist nämlich Feierabend mit irgendwelchen Staats- oder Parteidoktrinen, die irgendwie den Massen womöglich sagen, so ist die Wahrheit. Ja? Sondern das beansprucht, das muss sozusagen vernünftigerweise begründet sein. So. Das formuliert der Marx auch so. Schon in einem ganz frühen Brief sagt er, in einem Brief an den Arnold Ruge, den vielleicht der ein oder andere kennt, wir, damit meint er sich und die politische Gruppe, zu der er gehört oder zu der er sich dazu zählt, wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem Prinzip entgegen, hier ist die Wahrheit, hier knie nieder. Ja? Wir sagen ihr nicht, lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug. Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschreiben. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft. Und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will. Das ist noch eine relativ frühe Formulierung. Später heißt es dann, man will die Verhältnisse zum Tanzen zwingen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt. Das ist immer noch aus der Kritik der Rechtsphilosophie. Das ist aber auch das Verfahren, würde ich sagen, was bis ins Kapital hinein wirkt, komme ich auch gleich nochmal drauf. Ich hätte jetzt auch noch ein schönes Zitat von Heinrich Heine, das lasse ich aber weg, das kann man vielleicht in der Diskussion nochmal nachholen. Das wäre die dritte Ebene, die wichtig ist für Kritik. Die vierte Ebene ist die Auseinandersetzung mit dem Frühsozialismus oder generell mit sozialistischen und kommunistischen Bewegungen. Man wird bei dem Marx nirgends in all den Schriften, die bislang erschienen sind, einen Entwurf für einen Kommunismus finden oder für eine sozialistische Gesellschaft, sondern was man findet, ist Kritik an bestimmten sozialistischen Vorstellungen. Damit will ich nicht sagen, dass Marx jetzt kein Sozialist war, aber er war ein kritischer Sozialist. Und ihm ging es in seiner Kritik der politischen Ökonomie, eben weil er eine undogmatische Kritik üben wollte, auch darum, dogmatische Sozialisten zu kritisieren. Das hat er mal in den Grundrissen schreibt er, nichts ist falscher als die Art, wie die Gesellschaft sowohl von Ökonomen wie von Sozialisten in Bezug auf die ökonomischen Bedingungen betrachtet wird. Also da setzt er so die Sozialisten und die Ökonomen, in Klammern bürgerlichen Ökonomen, an der Stelle sozusagen rückt er ganz eng zusammen. Und in einem Brief von 1859 an den Josef Weidemeyer schreibt der Marx, es gehe ihm in der Kritik der politischen Ökonomie zugleich darum, den in Frankreich gerade modernen proudhonschen Sozialismus, und jetzt Zitat, der die Privatproduktion bestehen lassen, aber den Austausch der Privatprodukte organisieren. Wer die Ware will, aber das Geld nicht will. In der Grundlage kaputt zu machen, der Kommunismus müsse sich vor allem dieses falschen Bruders entledigen. Das ist also auch eine kritische Perspektive des Kapital. Das heißt nicht, dass er nicht auch Sympathien hatte für die zeitgenössischen sozialistischen Bewegungen. Die waren ihm natürlich immer noch lieber politisch als alle Konservativen und sonst was. Aber es ging ihm politisch darum, gut, worum ging es ihm politisch? Was ist der Kern dieser Vorstellungen und warum kritisiert er die so? Ich nehme erstmal den Proudhon, weil ich da das meiste drüber weiß, also von diesen Frühsozialisten, weil ich da mal meine Dissertation drüber geschrieben hatte. Und gehe gleich auch nochmal ein auf andere Vorstellungen, wie zum Beispiel die von der natürlichen Wirtschaftsordnung von Silvio Gesell, die im Prinzip von der Modellvorstellung her das gleiche ist, meines Erachtens. Proudhon hat auch eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben, ja, und für Marx behauptet, das ist aber eine, die die Nationalökonomie kritisiert, noch innerhalb der Nationalökonomie. Also seine These ist, er kommt nicht über kapitalistische Verhältnisse hinaus, er kommt auch nicht über bürgerliche Theorie hinaus. Er wirft das Kapital zur Vordertür hinaus und zur Hintertür wird es wieder reinkommen. Was war die Vorstellung? Ihr habt ja alle die ersten paar Kapitel des Kapital gelesen, da gibt es ja die Grundvorstellung der einfachen Zirkulation. Zunächst einmal. Wird natürlich kritisiert später, aber es ist ja erstmal die Erscheinungsebene, an der dann auch sowas wie Rechtsstaat und sowas hängt und die auch Realität hat in dieser Gesellschaft, wenn auch eine beschränkte. Was ist das Hauptmerkmal davon? Es sind freie und gleiche Individuen, die Äquivalente tauschen. Die in der Regel, weil über Produktion da gar nicht geredet wird, dann auch so gedacht werden, als ob sie individuell produzieren und ihr Produziertes auf einen Markt tragen und das dann als Äquivalent, also zu gleichen Werten, austauschen. Eine Idealvorstellung von Gesellschaft, wie sie einem immer wieder mal in jeder Krisenphase, auch jetzt wieder, vorkommt, die sozusagen das, was immer mehr im Kapitalismus ist, der Profit, der Zins, ja, der Mehrwert, wenn es ein bisschen eine reflektiertere Variante ist, die das kritisiert und sagt, da kommt dann das Ungemach herein, ja, mit Mehrwert, mit Profit, das ist ungerecht, ja, Zins, ne, ohne Arbeit Geld bekommen und so weiter. Wenn das alles nicht wäre, dann hätten wir doch eine gerechte Gesellschaft von Freien und Gleichen. Das ist die Vorstellung. Und der Proudhon hat sich das dann auch so, obwohl er zunächst ein Kritiker des utopischen Sozialismus war, wie der Marx auch, und gesagt hat, ich entwerfe nicht eine andere Gesellschaft, wie etwa Etienne Capé mit Ikarien und so weiter, hat es dennoch dann trotzdem getan. Und seine Vorstellung war die, wir müssen das Geld abschaffen. Wenn wir das Geld abschaffen, schaffen wir auch den Zins ab und mit dem Zins das Kapital und dann kriegen wir eine gerechtere Gesellschaft. Und da wir davon ausgehen müssen, dass Wert an der Arbeit hängt, also über Arbeitszeit bestimmt ist, tauschen wir Arbeitszettel. Das war die Idee. Und wenn man dann diese Arbeitszettel tauscht, ist man das Problem los von Zins und im Prinzip eigentlich auch von Geld, wenngleich das natürlich bestimmte Geldfunktionen, also Geld als Zirkulationsmittel ja doch erfüllt hat. Die Produzenten sollen also ihre geleisteten Arbeitsstunden, die auf Arbeitsstundenzetteln festgehalten werden sollen, mit anderen Produzenten äquivalent austauschen. So, und jetzt kam das Marx'sche Argument, er hat es in den Grundrissen, also in dieser Vorstudie zum Kapital sehr gründlich diskutiert und sein Argument war dann aber, x Stunden Arbeitszeit festgehalten auf einem Arbeitszettel. Ne? Ich habe gearbeitet, 8 Stunden auf die Uhr geguckt, ne? Halte ich fest, gehe zu meiner Bank, die dann da eingeführt wird, gebe meinen Zettel ab. Wie bitte? Naja, da stehen irgendwelche Politiker, die, das ist eine politische Bank. Also, 8 Stunden Arbeitszeit festgehalten auf einem Arbeitsstundenzettel, bleiben 8 Stunden Arbeitszeit unabhängig davon, das ist jetzt das Marx'sche Argument, ob zum Zeitpunkt des Verkaufs des Produkts dasselbe in viel kürzerer Zeit hergestellt werden könnte und es entsprechend nur noch x minus a Arbeitsstunden wert wäre. Da der Stundenzettel nur eine ideale Durchschnittsarbeitszeit repräsentieren kann, sagt Marx, wenn es eine Währung sein soll für Äquivalententausch, da ja immer noch Waren produziert werden, würde er nie systematisch, sondern nur zufällig der wirklichen Arbeitszeit entsprechen und nie konvertibel sein. Damit wäre aber das Maß der Werte und das Zirkulationsmittel wieder getrennt und beide würden, wie Marx das hier schreibt, wieder eigenen Gesetzen folgen. Ihr habt das ja gelesen in dem Geldkapitel, Maß der Werte, Zirkulationsmittel. Das allgemeine Äquivalent, das Zirkulationsmittel und das Maß der Waren träte ihnen wieder gegenüber individualisiert, eigenen Gesetzen folgend, entfremdet, das heißt mit allen Eigenschaften des jetzigen Geldes, ohne seine Dienste zu leisten. Ein Produkt mit dem Preisschild x Stunden Arbeitszeit müsste als Äquivalent mit dem gleichen Produkt, das nur noch x minus a Arbeitsstunden wert wäre, getauscht werden. Also 8 Stunden wird dann als Äquivalent mit 7 Stunden getauscht. Ein Widerspruch, sagt der Marx dann, der in der Tat nur verhüllt in Geldpreisen ausgedrückt ist. Sagt er dann gleich nochmal was dazu. Der Unterschied zwischen Preis und Wert, zwischen der Ware gemessen durch die Arbeitszeit, deren Produkt sie ist, und dem Produkt der Arbeitszeit, gegen die sie sich austauscht, dieser Unterschied erheischt eine dritte Ware als Maß, worin sich der wirkliche Tauschwert der Ware ausdrückt. Also das Argument ist, solange man es bei Warenproduktion belässt, solange man Privatproduktion hat und Äquivalente tauschen will, wird man immer und immer wieder dieses Geldproblem bekommen. Ja? Ihr habt die Wertbestimmung gelesen, dass die Substanz des Werts ist die Arbeit, die Quantität des Werts wird bestimmt durch die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und diese, sagt er so schön, wechselt permanent. Man hat sie nicht. Man hat sie nicht. Er lässt sich nicht feststellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Er lässt sich nicht feststellen, der Wert. Dennoch braucht es diesen Äquivalententausch. Und da sagt er ja an dieser schönen Stelle am Anfang dieses Geld als Zirkulationsmittel, also im zweiten Teil von dem Geldkapitel, dass das Geld nicht den Widerspruch löst, den er hier gerade benennt, sondern die Form ist, in der er sich bewegen kann. Auch ein Motiv, das man durchaus bei Hegel finden kann. Also der Widerspruch dieses Werts wird immer weiter diskutiert und das Geld ist erstmal nur die Form, in der er sich bewegen kann. Der Widerspruch, der darin besteht, dass man einerseits Äquivalente tauschen will, andererseits den Wert aber nicht feststellen kann und dennoch, das ist die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, gleiche Werte tauschen will. Man tauscht aber erstmal nur Waren zu gleichen Preisen. Ja. So. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich springe jetzt erst nochmal zu einer anderen Figur, die ganz ähnlich argumentiert. Silvio Gesell. Anfang 20. Jahrhunderts hat er die natürliche Wirtschaftsordnung entworfen. Auch etwas, was in Krisenzeiten oder wenn es ökologisch mal wieder eng wird, immer wieder mal aufkommt. Ja. Die These ist, Zins ist etwas Unnatürliches. Ja. Zins entsteht aber durch Geld als Metallgeld gedacht. Wie könnte man das Problem lösen? Durch Schwundgeld. Hier im Prenzlauer Berg gab es so auch mal so ein Projekt, kurz nach der Wende, ne, so ein Schwundgeldprojekt und so weiter. Also, wie ist es gedacht? Das Geld soll die gleiche Qualität haben wie Kartoffeln und alle anderen Waren. Es soll nämlich schlecht werden, wenn man es aufbewahrt. Also, sagt er, es gibt nur noch Geldzettel Und dieses Geld verliert an Wert, ja, zeitlich. Da sind dann so kleine Abschnitte drauf und die 10 Euro von heute sind nächsten Monat dann nur noch, je nachdem wie diese Etappen eingeteilt sind, das macht dann der Staat oder der Bund der Mütter für Feministinnen. Monatlich wird dann einfach eine Einheit abgezogen. Dann sind also diese 10 Euro nur noch 9,50 Euro wert oder 8 Euro oder so irgendwie. Ja? Damit meint er, das Problem loszuwerden, dass eben aus Geld Kapital werden kann und dass man das Geld auf seine Funktion als Zirkulationsmittel reduzieren kann. Das ist eigentlich immer die zentrale Vorstellung, damit man gesellschaftliche Verhältnisse hat, wie sie eben nur in der Zirkulation herrschen. Ich erspare mir jetzt Anmerkungen zu den antisemitischen Konnotationen, die das auch hat. Die muss es nicht haben, aber die hat es bei Proudhon genauso wie bei Gesell. In seiner Gartensiedlung, wo sie das alles ausprobiert haben, dürften natürlich nur Arier mitmachen. Wenn jetzt ein Gesellianer im Raum ist, würde er sagen, aber Silvio Gesell hat auch jüdische Freunde und so weiter. Also das erspare ich euch. Ja. Der Marx sagt den Grundrissen, fasst er das zusammen, diese Vorstellung, und sagt, es gibt daher der Irrtum jener Sozialisten, namentlich der Französischen, die den Sozialismus als Realisation der von der Französischen Revolution nicht entdeckten, sondern historisch in Umlauf geworfenen bürgerlichen Idealen nachweisen wollen und die sich mit der Demonstration abmühen, dass der Tauschwert ursprünglich in der Zeit oder seinem Begriff nach in seiner adäquaten Form ein System der Freiheit und Gleichheit aller, aber verfälscht worden sei durch Geld, Kapital etc. Dagegen sagt er jetzt, das Tauschwertsystem und mehr das Geldsystem sind in der Tat System der Freiheit und Gleichheit. Widersprüche aber, die bei tieferer Entwicklung erscheinen, sind immanente Widersprüche, Verwicklungen dieses Eigentums, Freiheit und Gleichheit selbst, die gelegentlich in ihr Gegenteil umschlagen. Kapital wird er sagen, die notwendig in ihr Gegenteil umschlagen. Ja. Dieses Zitat ist aus den Grundrissen, aber nicht aus dem Grundrisse-Text, wie man ihn hier hat, sondern da gibt es hinten dran nochmal einen Urtext zur Kritik der politischen Ökonomie. Ich weiß nicht, wo der in der Mega steht, das musst du. Oder gibt es den in der Mega? Gut. Also hier drin ist er nicht in diesem MEW-Band, sondern nur in diesem alten aus den 50er Jahren und so weiter. Aber die Zitate, die gibt es an verschiedenen Stellen, finde ich. Auf der Seite 916. So. Gut, 10 Minuten habe ich noch. 10 Minuten? Dann würde ich 5 Minuten überziehen und würde versuchen, das jetzt nochmal an dem Darstellungsgang des Kapitals deutlich zu machen. Weil begründen kann er das ja erst im Kapital. Was er hier jetzt sagt. Wenn er anfängt mit dem Reichtum, wie er in Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise erscheint, dann sieht man da ja schon, er nimmt Adam Smith auf, den Reichtum der Nationen, gleich in diesem ersten Satz. Das ist erstmal die Erscheinungsebene, wie Reichtum erscheint in einer solchen Gesellschaft und fängt ja an dann zu diskutieren, was macht eine Ware aus? Ihr habt das ja alles gelesen, das brauche ich euch ja nicht jetzt noch vor zu sagen. Und meines Erachtens ist das Ergebnis von seiner Diskussion der Ware und der Wertform eben das, was ich vorhin schon genannt habe, dass er zeigt, dass der Wert nicht feststellbar ist und dennoch in irgendeiner Weise zum Preis werden muss, um diese Notwendigkeit des Äquivalententauschs sicherstellen zu können. Das Ergebnis der Wertformanalyse ist deshalb, das kommt dann in dem Geldkapitel, finde ich, eigentlich nochmal deutlicher raus, dass er sagt, die Möglichkeit quantitativer Inkongruenz zwischen Preis und Wertgröße oder der Abweichung des Preises von der Wertgröße liegt also in der Preisform selbst. Es ist dies aber kein Mangel dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktionsweise, worin sich die Regel nur als blind wirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann. Also er sagt, das ist ganz zentral. Man kann nicht von Wert reden ohne Geld. Wer Wert, systematischen Austausch will, muss von Geld reden, weil nur mit Preisen ist Wert ausdrückbar. Und wenn man von Wert redet, das ist ja dann später das weitere Argument, muss man auch von Mehrwert reden. Dieses System funktioniert nur, wenn es permanent mehr wird. Ja. Das erscheint aber auf der Oberflächenebene nur als Profit. Nochmal ein Argument dafür, dass man diese Preisgröße braucht, weil der Profit nach ganz anderen Regeln funktioniert als die Wert- und die Mehrwertlogik. Das muss er ja erklären. Insofern wird diese einfache Zirkulation dann auch kritisiert, habt ihr auch gelesen, ja? Also wo kommt dieses Mehr her? Aus der Zirkulation kann es nicht kommen, da wäre es Betrug. Es gibt aber keinen systematischen Betrug dieser Gesellschaft. Ja? Der Austausch zwischen Kapital und Arbeit ist keiner, der auf Betrug basiert, sondern es ist ein Äquivalententausch und man braucht dann eben diese Ware, die in der Lage ist, mehr Wert zu produzieren, als sie selbst wert ist. Damit ist man aber in der Sphäre der Produktion angelangt. Und wenn ihr da durch seid, ihr seid da jetzt ja mittendrin in dem Kurs, kommt er nochmal zurück auf diese Illusion, dass Arbeit Eigentum schafft und Wert, und kommt ganz relativ spät, dann auf Seite 609, nochmal auf eine Locke-Kritik, wo er sagt, ursprünglich erschien uns das Eigentumsrecht gegründet auf eigene Arbeit. Ursprünglich heißt hier auch theoretisch erstmal historisch bei Locke, Smith, alles basiert darauf. Wenigstens musste diese Annahme gelten, da sich nur gleichberechtigte Warenbesitzer gegenüberstehen. Diese Abstraktion, die wir einfache Zirkulation nennen, die es ja so als Sphäre der Gesellschaft nicht gibt, sondern es ist eine Abstraktion, die gewonnen ist vom Theoretiker aus dieser Gesellschaft. Das Mittel zur Aneignung fremder Ware kann nur über die Veräußerung der eigenen Ware und letztere nur durch Arbeit herstellbar sein. Eigentum erscheint jetzt, da ist wieder so ein Jetzt, ja, darstellungslogischer Verweis darauf jetzt, nachdem wir uns die Produktion angeschaut haben, nachdem wir die Zirkulation erstmal entlarvt haben als eine Sphäre des Scheins und der Ideologie. Jetzt, wo wir wissen, dass die Arbeitskraft diese Fähigkeit hat, jetzt erscheint auf der Seite des Kapitalisten, erscheint sie als das Recht fremde, unbezahlte Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters als Unmöglichkeit, sich sein eigenes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar von ihrer Identität ausging. So sehr die kapitalistische Aneignungsweise, also den ursprünglichen Gesetzen der Warenproduktion ins Gesicht zu schlagen scheint, so entspringt sie doch keineswegs aus der Verletzung, sondern im Gegenteil aus der Anwendung dieses Gesetzes. Das halte ich für eine ganz zentrale Stelle im Kapital, weil die ist gerichtet gegen Vorstellungen davon, dass man Kapitalismus aufheben könne, dass, indem man Freiheit und Gleichheit verwirklicht. Der sagt, das ist hier verwirklicht. Aber wenn das verwirklicht ist, hat das zur Voraussetzung notwendig kapitalistische Produktionsweise mit all ihrer Ungleichheit und Repression und Herrschaft, die sie produziert. Das heißt, Aufhebung des Kapitalismus kann dann nicht mehr so gedacht sein, dass man einfach nur noch die Ideale der einfachen Zirkulation verwirklicht, sondern muss mindestens diese Weise der Produktion aufheben. Es muss eine andere Weise der Produktion überlegt werden, weil die Produktion diese Verkehrsformen hervorruft. Das ist das, meines Erachtens das zentrale Argument. Und erst wenn man die kapitalistische Produktionsweise aufgehoben hätte und in eine wirklich gesellschaftliche umgewandelt hätte, in eine freie Produktionsweise, wo frei alle darüber bestimmen, was, wie und so weiter produziert wird. Erst vor dem Hintergrund würde sich die Frage nach der Zirkulation und Distribution dieser Gegenstände, die dann keine Waren mehr wären, anders stellen. Dann würde sich meines Erachtens aber die Frage nach dem Austausch gar nicht mehr so stellen. Also nicht mehr als Äquivalententausch. Das scheint mir das zentrale Marx'sche Argument, dass das, was diese Frühsozialisten wollen, sagt das irgendwo mal an der Stelle, das ist das Schwanken zwischen dem polizeilich Erlaubten, also immanente Kapitalismuskritik, keine revolutionäre, und dem logisch Unerlaubten. Logisch unerlaubt deshalb, weil man den einen Teil des Kapitalismus will und den anderen nicht. Und sein Argument ist, wenn ihr äquivalenten Tausch und Warenproduktion habt, werdet ihr Kapital und Zins und alles das auch haben. Ja? Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn man das aufheben will, dann muss man die kapitalistische Produktionsweise aufheben. Und insofern ist jetzt diese ganze Kritik der politischen Ökonomie, die ja eigentlich bis auf die Ebene des Weltmarkts hätte geschrieben werden sollen, das ist ja nur der erste Teil von vielen Bänden, ist erstmal negative Kritik, aber in dieser Kritik begreifen von kapitalistischen Gesellschaftszusammenhängen in der Perspektive auf Aufhebung des Kapitalismus. Und also ich werde oft dann angemacht, weil das dann heißt, ja, das ist ja nur negativ und so weiter und das ist sozusagen nur eine skeptische Variante. Ich glaube, das ist es nicht. Ich denke, das ist mehr. Es geht nämlich darum, sozusagen alle Hebel zu kennen, die man kennen müsste, um kapitalistische Vergesellschaftung auf Weltmarktebene aufzuheben. Und negativ heißt das, man kann daraus lernen, dass man den Kapitalismus nicht aufgehoben hat, wenn man nur einen Moment von ihm aufhebt. Also, wenn man nur den Zins abschaffen will, den Rest beibehalten will, wird diese Gesellschaft, die ist so gewaltsam, dass sie den Zins wieder hervorbringt. Und wenn man die Banken irgendwie staatlich ein bisschen unter Kontrolle halten will, braucht man nur die Süddeutsche Zeitung lesen, die wirklich nicht dem Kapital gegenüber unfreundlich ist, um zu lesen, dass das überhaupt nicht gelingt, auch jetzt nicht in dieser Krisenphase. Ja. Der Kapitalismus ist auch nicht aufgehoben, wenn man nur das Privateigentum abschafft, als juristische Kategorie. Privateigentum ist selbst nur verstanden, wenn man es als Kapitalverhältnis versteht. Steht auch irgendwo hier, ich weiß jetzt nicht mehr wo. Er ist nicht abgeschafft, wenn man das Geld abschafft, aber die Warenproduktion belässt. Weil die Warenproduktion notwendig diese Geldform wieder produzieren wird. Er ist auch nicht abgeschafft, wenn man ihn nur in einem Land abschafft. Also in einem kleinen Teil des Weltmarkts. Ich glaube, das mussten die Leute in dem sogenannten real existierenden Sozialismus ja auch schmerzlich erfahren, was es heißt, so einen Versuch zu machen innerhalb eines kapitalistischen Weltmarkts. Ja. Und er ist nicht abgeschafft, wenn man quasi nur den Staat erobert. Als Proletariat, als Revolutionär, als was weiß ich was. Sondern nur, wenn man all das zusammen und das auf Weltmarktebene in der Perspektive zumindest, aufgehoben hat, dann könnte man von Aufhebung des Kapitalismus reden. Und dann würde das meines Erachtens auch bedeuten, Aufhebung dieser Art von Freiheit, aber jetzt in einem Sinne von mehr Freiheit und nicht weniger. Aber es müsste eine andere Vorstellung von Freiheit sein als eine bloß individualistische. Und damit das nicht ganz so utopisch dann doch wirkt, ja, ohne dass eine Utopie ausgemalt wird, würde ich immer wieder auf Stellen verweisen, die man bei dem Marx auch immer wieder findet, dass er sagt, das ist aber nicht das totale Jenseits. Das ist nicht irgendwie das ganz andere, sondern es muss innerhalb dieser bürgerlichen, auf Tauschwert beruhenden Gesellschaft, die müssen sowohl Verkehrs- und Produktionsverhältnisse erzeugen, die ebenso viel Minen sind, um sie zu sprengen. Eine Masse gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Einheit, deren gegensätzlichen Charakter jedoch nie durch stille Metamorphosen zu sprengen ist, also soziale Kämpfe stecken da drin. Andererseits, wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen in ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. So. Also will heißen, meines Erachtens, es gibt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft schon Momente, die auf eine klassenlose Gesellschaft verweisen. das ist nicht das ganz andere. Ich könnte mir da, also ich würde zum Beispiel sowas sehen wie den Weltmarkt als eine erste Form des universalen Verkehrs von Menschen miteinander, allerdings in vollständig verkehrter Form und in der massiv repressiven Form. Aber es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass man universalen Umgang miteinander hat, als Freie und Gleiche, unter der Voraussetzung der brutalen Ungleichheit und Repression, nicht nur zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern, sondern inzwischen zwischen Nord und Süd und allen möglichen anderen Ungleichheitsverhältnissen. Aber zumindest steckt da schon sowas drin. Man könnte es auch technizistisch ein bisschen, meines Erachtens verkürzt, auf die Produktivkraftentwicklung auch ziehen. Das finde ich immer technisch verkürzt, dann umgeht man sozusagen das Demokratieproblem, was da drin steckt. Ja. Also insofern reicht die Entwicklung der Produktivkräfte nicht aus. Als, das ist allenfalls eine Bedingung, aber das ist noch nicht die Verwirklichung einer befreiten Gesellschaft, sondern dazu bräuchte es dann eben entsprechend Befreiung als einen sozialen Prozess. So, dann mache ich jetzt erstmal Schluss und dann können wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Vielen Dank, Nadja.